Der erste Rapper, der richtig Geld macht. Flair. Der Trendsetter. Agro Berlin 2006. Schür. Ich bin jetzt reich, so reich. Ja, ja, ja, ja. Ihr seid so neidisch, denn ich bin jetzt reich. Ja, ja, ja, ja. Ich bin jetzt reich, so reich. Ja, ja. Ich weiß, wie es ist, wenn man nix hat. Das Essen bei den Nachbarn riecht und selber ist man nicht satt. Eine Einzimmerwohnung mit einer Decke, die nicht dicht war. Wasser auf dem Boden und eine Küche, die kein Licht hat. Ich hatte Hunger, musste Pizza bei der Tanke klauen. Wurde dann erwischt, musste den Typ dann bei der Tanke hauen. Sprang über den Gartenzaun, weg von der Polizei. Konnte nicht nach Hause, musste erstmal bei meinem Homie bleiben. Er hat mich durchgefüttert, was für ein Durcheinander. Ich hatte kein Cent, kam mir manchmal vor wie so ein Punker. Ohne eine Mama, die dir immer Kohle schenkt. Kann's passieren, dass du beim Sohn jemand zu Boden streckst. Ich hab mir damals geschworen, ich schaff's. Ich werde so reich, dass jeder Mensch im Land mich hasst. Verdammt, und was ist aus mir geworden? Ich bin jetzt reich, so reich. Ja, ja, ja, ja. Ihr seid so neidisch, denn ich bin jetzt reich. Ja, ja, ja, ja. Ich bin jetzt reich, so reich. Ja, ja, ja, ja. Mir egal, ich bin jetzt reich. Ja, ja, ja, ja. Ich bin jetzt reich, so reich. Doch Geld allein macht nicht glücklich. Jetzt bin ich berühmt, doch werd irgendwie verrückt. Ich hab keine Ruhe, denn die Fans sind keine Rücksicht. Jeder will ein Stück dich, sag den Groupies, bück dich. Ich hab Termine, geh zu Viva mit nem Jetlag. Hab keine Freundin, keine Zeit für Liebe, denn ich rap jetzt. Ich verfolg meine Ziele, denn ich rap jetzt. Ich bin so froh, ich zahl die Miete, denn ich rap jetzt. Ich will nicht mehr zurück in meine Ghetto-Siedlung. Bin nur am Arbeiten, verdiene den Respekt wie Sido. Paparazzis machen Fotos von meinem Papa, krass, wie schnell dich alles ändert, all die Medien, Wichser, Mann, ich hasse ihn. Ich hab ne Straßenabi, hab kein Honigkuh. Trotzdem mach ich mehr Geld als du und du. Sie jubeln mir zu, denn aus mir ist was geworden. Ich bin jetzt reich, so reich. Ja, ja, ja, ja. Ihr seid so neidisch, denn ich bin jetzt reich. Ja, ja, ja, ja. Ich bin jetzt reich, so reich. Ja, ja, ja, ja. Mir egal, ich bin jetzt reich. Ja, ja, ja, ja. Ich bin jetzt reich, so reich. Ich bin stolz drauf auf Sachen, die nicht jeder hat. Hab Gucci-Schuhe, Breitling-Uhr, die Kette ist ein Meter lang. Und guck die Uhr, meine Schuhe sind teurer als dein Leben, Mann. Vergoldne meine Platte und dann später auf die Zähne ganz. Es macht Bling, wenn ich flow, es macht Boo, wenn du rappst. Applaudier nicht bei dir, ich cruise, ruf, jubel mal jetzt. Du bist nicht, ich ein Idol, du bist nicht auf meinem Niveau. Du cruise in nem Scheiß mit Show, guck, ich leg die Beine hoch.